Ich bin erst 60. Ich ging damals hin, wie ich zu allen Auktionen gehe. Nicht um zuzusehen, wie Mutters Wintermantel und Überschuhe versteigert werden. Und hinten in der Ecke erkennt man genau das graue, schluchzende Gesicht der Tochter. Nicht Mörder nur werden nämlich immer wieder an den Tatort gezogen, auch die Armen. Dann setzt sich wohl eine dicke Person mit dreidoppeltem Unterkinn in den Korbsessel und bietet mit, indem sie mit der Regenschirmspitze halb die Luft vor ihren Gegenständen anritzt. Oder nutzlose alte Möbelchen werden vorher mehrfach laut als Brennholz bezeichnet, um den Preis zu drücken. Wie gesagt, deswegen nicht. Ich brauche die Reste meiner Fantasie, um damit die wenigen Sachgebiete zu beheizen, die mich vor völliger Erstarrung bewahren. Ich gehe hin wegen der Bücher. Bücher sind immer meine große Leidenschaft gewesen. Nicht diese neuen, grell eingebundenen. Aber wenn ich so ein Bändchen von 1850 anfasste, leicht wie Federn sind die alten Dinger, gegenüber unseren schwerpapierigen, rauen Tafeln, überkam mich stets etwas von dem Geiste des alten, längst Ausgestorbenen, der sich da Monate und Jahre lang um irgendein heute absurdes Problem gemüht hatte. Wie unwillig war ihm der Mund im Gesicht herumgeglitten, wenn ihn spätabends die Frau vom Schreibtisch abrief. Und er musste doch nächsten Morgen wieder im strammen Büro sein. Was hatten die alten Männer gearbeitet? Bald würde auch ich einer sein, triefherzig mit zähem Ideengewackel, fingerschläuchig ein weißer Greis, gack, gack. Also die Bücher. Ich war mit meiner Frau hingegangen und sah bereits von Ferne das abgewetzte Regal und den hageren Alten, der davor lungerte. Konkurrenz muss man wittern und hassen. Witterte und hasste ich also den kleinen Dürren und sah ihn von oben an. Ich bin 2 Meter groß und kann das sehr. Er erwiderte mit giftigen Blicken von unten den Guerillakrieg, schob sie aber, sein Interesse zu verbergen, langsam beiseite. Mist, ziemlicher Unfug zuerst. Billige Sachen, das heißt solche, um die sich ein Geist durchs Alter historisch geworden gar nicht mehr kümmert. Das Leben ist ja so kurz. Selbst wenn Sie ein Bücherfresser sind und nur 5 Tage brauchen, um ein Buch 2-mal zu lesen, schaffen Sie im Jahre nur 70. Und für die 45 Jahre von 15 bis 60, die man aufnahmefähig ist, ergibt das 3150 Bände. Die wollen sorgfältigst ausgewählt sein. Dann aber erschien eine verhältnismäßig rare Sammlung von Werken das alte Königreich Hannover betreffend. Niedersachsen war stets meine große Liebe gewesen. Ich bin Hamburger. Und ich notierte im Betasten der Bände die Eifersucht des Rivalen. Wie er näher kam, wütend kaute, die Hände in den Hosentaschen sicherstellte. Ich konnte ohne Leiter schamlos bis in die obersten Reihen lang und tat es, ihn zu demütigen mit brodellenden Griffen. Meine Frau musste die kleine Tabelle herausnehmen, auf der ich die Jahrgänge des Hannoverschen Staatshandbuches verzeichnet hatte, und wir verglichen laut, unbekümmert, herausfordernd, nachdem ich sie durch ein paar Silben auf den Kreis zur Rechten aufmerksam gemacht hatte. Entweder ein Fanatiker oder mit zu viel Synthetikon im Blut. Schon schob er sich näher und bat, wollen wir unsere Interessensphären nicht abgrenzen? Leider stellte sich heraus, dass wir dieselben hatten. Er zögerte, zitterte, mochte 70 sein, und bat, schlechte Nerven, schon jetzt um Pardon. Es sei die Bibliothek seines Freundes. Kurt Heinrich Konrad Friedrich Jansen hatte Zeit seines Lebens sämtliche Bände Staatshandbücher des ausgestorbenen, abgewrackten Königreiches Hannover gesammelt und dann eine Kartei begonnen, in der er das gesamte Personal damaliger Zeit erfassen wollte. Er versprach mir Proben der Arbeit. Er sei sein geistiger Erbe und müsse den Handapparat erwerben, sonst die Seele keine Ruhe. Die Drohung verfing bei mir nicht. Ich war über 2 Meter groß. Er unterschrieb einen Vertrag, gemäß welchem nach seinem Tode das ganze Material an mich fallen musste. Er bat und flehte darum. Die Versteigerung begann. Ein anwesender Antiquar bot 100 Mark für den ganzen Laden. Wir 105. Er 120. Ich drückte meinem Alten weitere 100 in die Hand. Der Buchjobber verstummte, unbeteiligt, ungehalten. Für 140 Mark erwarben wir ein Leben. Ich, Idiot, half meinem Alten noch, die Bände und Karteien auf einem Handwagen heimziehen. Ich besuche ihn oft und kontrolliere, ob er die Kartei auch redlich weiterführt. Natürlich kommen wir oft in eine Art Gespräch. Er trinkt gern meinen Nescafé, weiß aber unheimlich viel vom alten Königreich Hannover, eines Küller, ein Wustertunke. Ich auch. Aber ich kriege ihn. Er ist 90, ich bin erst 60.